ARD. In den Jahren 1905 und 6 hatte der Fall Mauritius die Öffentlichkeit in ungewöhnlichem Maße beschäftigt. Leonhard Mauritius war angeschuldigt worden, seine Frau Elli erschossen zu haben. Mauritius, der bis zum Schluss des Verfahrens seine Unschuld beteuerte, wurde zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt. Fast 20 Jahre sind vergangen. Da wird Oberstaatsanwalt von Andergast, der die Verurteilung des Angeklagten durchgesetzt hatte, gezwungen, sich erneut mit dem Fall Mauritius auseinanderzusetzen. Sein eigener Sohn, der 16-jährige Etzel Andergast, ist der Anlass dazu. Zuerst war es nur die Auflehnung gegen den Vater, die Etzel bestimmte, sich mit den Hintergründen dieses Falles zu beschäftigen. Aber je mehr Einsicht er gewann, desto stärker wurde seine Überzeugung, dass Leonhard Mauritius unschuldig sei. Nun ist Etzel nach Berlin gefahren. Er nennt sich Edgar Mohl und begibt sich unter dem Vorwand, Sprachstunden zu nehmen, zu Waremme, alias Georg Warschauer, der seinerzeit der Kronzeuge seines Vaters gegen Mauritius gewesen war. Von Waremme will er erfahren, was vor 20 Jahren wirklich geschehen ist. Die Sorge um den verschwundenen Sohn veranlasst Oberstaatsanwalt von Andergast nun seinerseits zu erneutem Studium der Akten. Und auch er beginnt sich jetzt zu fragen, ob Mauritius wirklich schuldig ist. Herr von Andergast hat deshalb vor kurzem den Häftling in seiner Zelle aufgesucht. Heute sitzt er wieder vor diesem Leonhard Mauritius, einem 45-jährigen Mann mit weißem Haar und erloschenen Augen. Sie haben mir das letzte Mal nicht geantwortet. Sie sagten, Sie hätten vor Gericht geschwiegen, weil Sie keinen Mord begehen wollten. Wie soll ich das verstehen? Ach, das ist Unsinn, das. Das habe ich nur so gesagt. Vergessen Sie dieses verdammte Geschwätz. Ich wollte Sie nur aushorchen. Das ist ein Gedanke, mit dem ich manchmal gespielt habe. Ich darf nicht laut denken. Also hoffentlich nehmen Sie dies nicht so ernst. Es handelt sich ja nicht um eine Protokollaufnahme. Ich weiß zu unterscheiden zwischen einem Geständnis, auch dem Schatten von einem Geständnis, und dem üblichen Versuch, alles auf ein totes Gleis zu schieben. Also, warum haben Sie vor Gericht geschwiegen? Geschwiegen? Was bleibt einem denn schließlich übrig, als zu schweigen? Das ganze Verfahren hat ja keine andere Absicht, als die Menschenwürde zu zertreten. Nur durch Schweigen kann man sich helfen. Der Trotz verhärtet einen, erstickt einen, aus Trotz verstummt man. Das Einzige, womit man noch ein trauriges bisschen Menschenstolz retten kann, ist der Trotz. Für so dumm werden Sie mich nicht halten, dass ich die angeführten Gründe eines 18-jährigen konsequenten Schweigens glauben soll. Oder? Sie wollen von der Sache wegreden, aber Sie haben sich verraten. Also, weil Sie keinen Mord begehen wollten, deshalb. Erstaunliches Argument im Mund eines verurteilten Mörders. Nun gut, das nur am Rande. Aber auf welche Person zielte die Bemerkung? Wer sollte geschont werden? Waremme kommt ja nicht in Frage. Also, Anna Jahn? Und in welcher Hinsicht geschont? Warum geschont? Nehmen Sie es nicht zurück, tun Sie es nicht. Gott selbst hat es vielleicht aus Ihnen herausgerufen. Ja, Gott selbst. Sprechen Sie sich aus. Jetzt meinen Sie wohl, Sie haben mich erwischt. Ist es sehr unbescheiden, wenn ich noch um eine Zigarette bitte? Aber bitte. Danke. Danke. Haben Sie niemals Aufzeichnungen gemacht während dieser 18 Jahre? Wozu? Für wen? Na, ich möchte wissen, wie Sie sich selbst sehen und die Menschen, die in Ihrem Leben eine Rolle spielten. Ich habe die in Ihren Prozessakten protokollierten Aussagen von 1905 und 6 genau im Kopf. Wie aber urteilen Sie heute? Zum Beispiel über Anna Jahn. Anna. In Ihrer Jugend scheint sie ein schwer fasslicher Frauencharakter gewesen zu sein. Mir wenigstens kam sie immer unerklärlich vor. Nicht so unerklärlich, wenn man bedenkt, was sie schon erlebt hatte. Und was sich dann abspielte, als sie zu uns kam, zu ihrer Schwester und zu mir. Ja, allerdings, was wir erfahren haben, ist so äußerlich wie der Bericht eines Unglücksfalles in einer Zeitung. Die Wirklichkeit liegt wohl dahinter. Die Wirklichkeit. Wollen Sie nicht versuchen, davon zu erzählen? Ja, ich glaube, es wäre gut, wenn ich es mal erzählte. Bis zu einem gewissen Punkt kann ich es immerhin riskieren. Schon um es selber mal zu hören, um zu sehen, was davon noch übrig ist. Ich habe Wurst und Sardinen gebracht, Herr Professor. Zweckmäßiger als Maiglöckchen. Brot ist im Schrank. Butter auch, glaube ich. Ja, etwas ranzig. Wollen Sie nicht essen? Schließen Sie erst das Fenster, Mohnes. Es wird kühl. Ja. Das ist wohl ein Salami, das die Sie da mitgebracht haben. Ja. Und jetzt öffnen Sie den Mund, Herr Professor. Das muss ich wohl, wenn ich die Wurst essen soll. Ich meine nicht nur für ein Stück Wurst, Herr Professor. Sie wollen mit der Wurst mir den Mund öffnen. Mit vollem Mund spricht man aber nicht, habe ich mir sagen lassen. Ja, dann schlucken Sie es doch herunter. Mhm. Schmeckt's? Naja. Früher war ich bessere Bissen gewohnt und bessere Tischgesellschaft. Was war denn das für Tischgesellschaft? Meinen Sie damit Fräulein Jahn? Diese Dame ist wohl zur fixen Idee bei Ihnen geworden. Ich meinte ja nur, Sie haben doch selbst gesagt, dass Sie mit ihr zusammenlebten, 1907. Hören Sie mal, Mohl. Was denken Sie sich eigentlich, wenn Sie von Anna reden? Ist Ihnen nicht ein bisschen bange in der Fülle Ihrer Ignoranz? Sie kommen mir vor wie ein Säugling, der über den Andromeda-Nebel schwadroniert. Sie entschuldigen, aber Ihre rührende Vorstellung über Anna sind einfach lächerlich. Was verstehen Sie schon von psychologischen Labyrinthen bei all Ihrer Frühreife? Ach, Sie mokieren sich über mich. Nein. Und das ist gemein. Nein, nein, nein, ich mokiere mich nicht. Ich meine es ernst. Und ich wünschte, ich wäre imstande, Sie ein wenig aufzuklären, schon um meinetwillen. Da wäre die Verständigung ein bisschen einfacher. Wie stehe ich denn da? Bösewicht und Lotterbube. Wie auf einer Provinzbühne. Wurm aus Kabale und Liebe. Aber ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht mehr. Man müsste ein Tolstoi sein, um mit Worten zu schildern, wie... Ich weiß, vielleicht interessiert es Sie zu erfahren, dass ich der Anna Jahn schon begegnet bin, als sie den Mauritius noch gar nicht kannte, als er noch nicht ihr Schwager war. Weiß ich. Ach, das wissen Sie auch. Also sie war das erste weibliche Wesen, das, wie soll man das ausdrücken? Also, sie war eine Erscheinung, vor der man Halt machen musste, jeder. Schon mit 17 war sie wunderbar vollendet, unheimlich vollendet. Mein erster Eindruck war, diese Frau ist stolz. So stolz, dass sie unter Umständen an ihrem Stolz verblutet. Aber es lässt sich nicht wirklich beschreiben. Ich versuche es, aber es gelingt nicht. Sie war das Stadtgespräch. Es galt als ein Ereignis, ihr auf der Straße begegnet zu sein. Keiner konnte sich ihrer Faszination entziehen. Ich jedenfalls war im höchsten Maße gefesselt. Und es hatte seine Folgen. Grinsen Sie nicht. Erst durch ihre Existenz begriff ich den Sinn der meinen. So war das. Ein Fatum. Dann hat sich also zwischen Ihnen was ereignet. Ach, machen Sie doch nicht dieses Pubertätsgesicht. In diesem Zusammenhang nicht. Das Pragmatische spielte keine Rolle. Man verliert dabei nur den großen Gesichtspunkt und erniedrigt das Erlebnis zum Roman. Ach, das sind doch wieder faule Ausreden, Herr Professor. Entschuldigen Sie, aber das Entscheidende verschweigen Sie mir immer. Das Entscheidende, Sie frecher Knirps, das Entscheidende war das. Ich kämpfte um Sie und Sie kämpfte um, ja was, um was? Um ein ehrenfernes Bild von sich. Wenn sie noch um sich selber gekämpft hätte, ja dann, dann, sie hatte allerhand Talente. Es hätte aus ihr was werden können. Aber sie hatte keine Ehrfurcht und keinen Glauben, außer dass sie jeden Sonntag zur Beichte ging. Und sie war zugeschlossen wie eine junge Nuss. Ich wusste, dass die zerschlagene Schale mir die Seele doch nicht öffnen würde. Also rang ich mit ihr, besiegte sie und war selbst der Geschlagene. Sie war nämlich von ihm vergewaltigt worden. Na, hören Sie, Mann, das ist ja hirnrissig. Das haben Sie halluziniert. Sie war von ihm als 17-Jährige vergewaltigt worden. Erfahrungsgemäß ist Vergewaltigung äußerst selten. Der nachherige Seelenzustand des Opfers lässt in der Regel eine zur Anschuldigung berechtigende Täuschung über den vorhergehenden zu. Deuten Sie es, wie Sie wollen. Jedenfalls vermochte Anna seitdem, sich nicht mehr von ihm zu lösen. Sie war ihm hörig. Übrigens, es ist sonderbar, das alles. Warum sonderbar? Was meinen Sie damit? Ich meine Folgendes. Die Prozessakten dürften den Umfang eines mehrbändigen Historienwerkes haben und der Mann, der sozusagen der verantwortliche Redakteur des ganzen Opus war, muss bei jedem nicht gerade oben aufliegenden Faktum seine Unkenntnis zugeben. In dieser Lage sind Sie doch, nicht? Das können Sie doch nicht leugnen. Ich bitte Sie. Verzeihen Sie. Ich will Ihnen nicht so nahe treten, aber vielleicht ziehen Sie den Schluss daraus, wie es um das Gerichtsverfahren in Wahrheit steht. Die Waage der Justitia, mein Gott, es ist kein empfindliches Zünglein, es ist ein großer Hebearm, der nur ausschlägt, wenn Zentnergewichte die Schale hinunterziehen. Ja, verzeihen Sie es. Es geht mir nur so durch den Kopf. Ich begreife nur nicht, wie Sie davon erfahren haben konnten. Dass die Anna Jahn selbst? Nein, das lässt sich schwerlich annehmen. Vielleicht gab es Mitwisser. Vielleicht hat man ihnen diese Monstrosität nur einzureden versucht. Denken Sie doch mal nach. Ich habe es von Maremme selbst erfahren. Was? Von Maremme selbst? Dann aber doch in der allerletzten Zeit. Und das Geständnis hatte den Zweck, Ihnen Anna zu verleiden. Falsch geraten. Es war kein Geständnis. Was denn? Ich erfuhr es im zweiten Monat unserer Bekanntschaft. Nun verstehe ich überhaupt nichts mehr. Das glaube ich gern. Man kann wenig von all dem verstehen, wenn man den Einfluss nicht in Rechnung zieht, den Varemme damals auf mich hatte. So? Ja, auch auf mich. Es war komplette Hörigkeit. Ich sah mit seinen Augen, redete mit seinen Worten. Ich urteilte wie er, trug mich und gab mich wie er. Allen ging es so. Allen lagen vor ihm auf den Knien. Solange man sich mit ihm im selben Raum befand, war man vollkommen geblendet, vollkommen wehrlos. Ja. Einem so superioren Kopf schreibt man unwillkürlich auch sittliche Obergerichtsbarkeit zu. Durch seine beispiellosen Temperaments- und Wortstürme konnte er einen, ja, zu der Überzeugung vergewaltigen. Wie? Ja, das war er in seinem ganzen Wesen. Vergewaltiger. Und man ließ sich's gefallen. Na, hören Sie mal, Anna war doch schließlich Ihre Schwägerin. Und ein solches Delikt... Zuerst hatte Varemme mir ja nur anvertraut, was Anna Schreckliches widerfahren war. Dass er es selbst war, das sagte er mir erst viel später. Und als ich das auch noch erfuhr, da steckte ich schon im feurigen Ofen. Aber welcher Beweggrund sollte Varemme denn bei seinen Eröffnungen geleitet haben? Darauf weiß ich auch heute noch keine befriedigende Antwort. Er hatte ja längst bemerkt, dass mein Verhältnis zu Anna immer herzlicher und vertraulicher wurde. Da wollte er wohl einen Riegel vorschieben, mir zu verstehen geben, man die rühr nicht. Die kannst du nicht erbeuten. Da sind Hindernisse, deren nicht einmal ich Herr werde. Um wie viel weniger du. Zigarette? Nein, danke, nein, vielleicht später. Bis dahin hatte ich geglaubt, dass er mich liebt, jedenfalls anderen vorzieht. Und jetzt auf einmal schien es mir, dass er mich hasst. Ja, und zwar mit einem unergründlichen, heimlichen Hass, der ihn zu allem fähig machte. Weil er zu allem fähig war, im Bösen wie im Guten. Auch im Guten? Ja, auch im Guten. Aber warum der Hass? Warum? Aus der Eifersucht allein kann ich ihn mir nicht erklären. Aber Sie haben doch bis zum Schluss noch freundschaftlich mit ihm verkehrt. Ja. Es war eine Zermalmungsprozedur. Aha. Ja, Anna stand zwischen uns. Sie kettete uns aneinander. Und ich durfte den Arm nicht zu ihrer Rettung ausstrecken. Wusste ich doch nicht einmal, ob sie Varemi liebt oder nur trägt oder gar hasst. Und je mehr sie mich mied in der letzten Zeit, desto mehr begann Varemi, um mich zu werben. Also, es legte auf meine Gesellschaft den allergrößten Wert. Geld hat er mir ja auch geliehen. Geld? Ja, geradezu aufgedrängt. Wusste denn Anna, dass sie eingeweiht war? Ja, später. Ja. Oft hatte ich zu spüren gemeint, wie es in ihr kämpfte und gärte. Als wollte sie etwas bekennen. Doch Menschen ihrer Art bekennen nicht. Eher lassen sie sich foltern. Endlich habe ich ihr gesagt, dass ich es weiß. Ich dachte, es erleichtere sie, aber es war falsch. Von jenem Tage an begann sie mich zu meiden. Hätte mir damals einer gesagt, wenn dir dein Leben lieb ist, fahr mit ihr fort, lass dich nie wieder blicken. Sei verschollen, sei tot für deine bisherige Welt. Vielleicht hätte ich es getan. Denn sie war mir ja schon zu dieser Zeit, Herrgott im Himmel, sie war im... Nein, das hat keine Worte. Vielleicht hätte ich sie dazu bringen können, wer weiß aber. Aber all das geschah eben nicht, weil es nie geschieht. Hätte mir einer nur gesagt, dass... Solcher Souffleur würde einem das Leben mitsamt dem Tod ersparen. Es muss aber gelebt werden. Das ist es. Wenn ich jetzt noch eine Zigarette haben könnte... Aber bitte, nehmen Sie. Danke. Ich hab das Brennen, den Baden, den Gestern, den da-di-da-da-da-da... Hören Sie doch mit dieser unanständigen Scheußlichkeit auf. Na schön, aber eine Liebe ist der anderen wert. Denn sagen Sie mir also endlich, Herr Professor... Wohl? Ist mir egal, es muss jetzt sein. Herrgott, lassen Sie mich nicht so zappeln. Das ist eklig, wissen Sie? Einfach eklig ist das von Ihnen. Wie oft waschen Sie sich eigentlich die Hände, hä? Unglaublich, was diese Null, dieser Leonhard Mauritius, doch in Ihrem sonst so aufgeräumten Köpfchen für eine Unordnung angerichtet hat. Guter Junge, ahnungsloser Junge, plätschert mutwillig in lauwarmem Wasser herum, kitzelt den Haifisch an der Flosse. Bitte! Also, was wollen Sie? Womit kann ich dienen? Aber nicht zu viel auf einmal. Wenn Sie mich löchern, ich bin im Stand und gebe Ihnen was zum Besten, das Ihnen Hören und Sehen vergeht. Also, Jungchen, immer noch nicht genug davon? Genug haben werde ich erst, wenn... Wenn was? Wenn ich alles von Ihnen weiß. Alles. Alles. Alles ist viel. Alles von mir, das weiß ich selber nicht. Alles ist eine Unverschämtheit. Aber Sie haben Glück, der Staudamm ist weg, ich bin im Schwung. Und Sie haben eins, Mohl, Sie können zuhören. Fast so gut wie Anna Janes tat. Ich habe niemals ein so aufmerksames Antlitz mir zugewandt gesehen wie bei Anna. Und in meinen jungen Jahren, da konnte ich Menschen im Gespräch beeindrucken, fortreißen. Ich konnte sie entflammen. Maßlos entflammen. Ach Gott, was konnte ich nicht? Ihnen das eigene Ich neu schenken. Sie sahen mit meinen Augen, sie fühlten, was ich sie fühlen machte. Mitteilung war mir die sublimste Form der Liebe. Männern wie Frauen gegenüber. Unermüdliches Werben. Sie wollen schon wieder abschweifen. Was hatten Sie mit Anna vorher? Anna. Ich war vielleicht verrückt. Ich verzehnfachte meine Kraft, aber diese Art Leidenschaft war ihr unheimlich. Schließlich war sie ein deutsches Mädchen, Sie verstehen, deutsches Mädchen, nicht hingerissen werden. Gottes Willen, nur nicht hingerissen werden, sich schließlich beugen, dulden. Sie wusste nicht, dass ich Wurzel schlagen könnte, wenn sie mir Boden bereitet hätte. Sie irrte von Stadt zu Stadt, bis sie von ihrer Schwester gerufen wurde. Und was geschah? Dort harrte ihr eine Mission in ihrem Sinne. Leonhard Mauritius, ein lyrischer Schwächling, der keine geöffnete Seele verlangte, denn seine war ja von jeher offen wie eine Wirtshaustür. Man konnte die Gouvernante spielen, die Unnahbare, die Mittlerin, man riskierte nichts dabei. Ohne Frage hätte Mauritius mit ihr in einer jener Ehen leben können, wo der Mann ein Beamter der Lakai und die Frau, Gott mag wissen, wie es zugeht, mit 40 Jahren noch Jungfrau ist, auch wenn sie ein halbes Dutzend Kinder geboren hat. Nun wären sie nicht gleich rot. Ohne Frage wäre es so gekommen, wenn Mauritius noch frei gewesen wäre. Aber Elli hielt ihren Mann mit fester Hand. Elli hatte ja eine gewisse Macht über ihn. Möglich, dass da etwas war, dessen er sich zu schämen hatte. Manchmal durchschaut eine Frau ihren Mann in einer Weise, die ihn mehr an sich kettet als Sinnlichkeit oder irgendwelcher Nutzen. So kam es, dass Leonhard bis zum Schluss noch mit Elli als seiner Ehefrau verkehrte, trotz der wachsenden Leidenschaft für Anna. Das angebetete Traumbild, die keusch verehrte Göttin. Leonhard zwischen Anna und Elli, das ging unaufhaltsam in die bürgerliche Stickluft-Tragödie hinunter, wo die Hemmungen, Verdrängungen und Komplexe gedeihen. Das ganze Phrasengewitter ausgelaugter Konflikte tobte sich aus und das jämmerliche Ende kam wie ein geschwungener Hammer, ob ich nun eingriff oder nicht. Und hätte ich etwa nicht eingreifen sollen? Sie waren so armselig, alle drei in ihrer augenlosen Verwirrung flatterten sie herum wie Vögel ums zerstörte Nest. Die triste Komödie schrie geradezu nach dem Deus ex machina, der die lächerlichen Marionetten zermalmt. Zermalmt, to make piecemeal of somebody. Schreibt sich das mal aus. Ja. Zermalmt mit einem Hammer. Sledgehammer. Schmiedehammer. Es war die perfekte Zermalmungsprozedur, wo jeder zugleich Rat und Geredeter war. Zwei oder drei wirkten immer zusammen, um den dritten oder vierten zu zermalmen. Nette Maschinerie. Anna zwischen mir und Vareme. Elli zwischen Anna und mir. Ich zwischen Anna und Elli und Vareme zwischen uns allen dreien. Das ging Tag um Tag, Woche um Woche, bis ans entsetzliche Ende. Und das Ende? Wie kam das? Ich kannte mich plötzlich nicht mehr aus mit Anna. Ich hätte ihr die Brust aufschlitzen und das Herz untersuchen müssen. Ja, diese Art Frauen Sie haben keinen Wesenskern. Sie sind in einer unheilvollen Weise auf sich selbst und ihr Schicksal beschränkt. Gefäß, dem wir es den Inhalt geben müssen, vielleicht auch die Seele. Jedenfalls Bestimmung und Bewegung. So bringt man sich selbst zum Opfer. Und ähnlich war es auch mit Ellie. Ich will mich nicht reinwaschen, Anna. An mir ist nichts mehr zu retten, aber ich hatte da auf einmal keinen Menschen mehr vor mir. Eine Wölfin, eine blutgierige, reißende Wölfin brach aus ihr heraus, als sie sich gegen die Schwester kehrte. Und eine unbarmherzige Wucherin, die auf Rückerstattung ihres Darlehens mit Zins und Zinseszinsen pochte, als sie sich gegen mich kehrte. Da war keine Haltung. Nein, nur Wahnsinn und Raserei. Man hat ihn zum Vorwurf gemacht, dass sie noch weit bis in die schauerlichen Konflikte hinein mit ihrer Frau zusammengelebt haben. Ja. Ja. Ein Mann erniedrigt sich immer so tief, wie seine Frau ihn fallen lässt. Man kann mit der Wollust sozusagen ein unsauberes Seelengeschäft machen, einen schlampigen Austausch gegen den Traum und das Ideal. Bis auf einen unter tausend tun die Männer nichts anderes. Ich war jedenfalls der eine nicht. Und Ellie spielte da Wabonk, als sie mir meinen Traum vor den Augen wegstahl. Sie wusste nicht, dass die gestohlenen Träume zu einer Pest für den Dieb werden. Die Jahre, die sie mir voraus hatte, wurden ihre Erinnerungen und stürzten sie in den untersten Keller von Schlechtigkeit und Bosheit. Ja, wie sie sich zur Spionin machte und die Leute aushorchte und mit mir um dieses schäbige bisschen Geld feilschte. Damals drängte mich Varema ja schon, ihm das geliehene Geld zurückzugeben. Mein eigenes Weib half mir nicht. Sie kniete vor ihrem zinsenschwitzenden Kapital, um es anzubeten. War sie da noch ein lebendiger Mensch mit der Idee des Menschen in der Brust oder ein trauriger Kadaver, der nur noch das Leben vorzappelt? Das Ende war schon da, bevor es über uns hereinbrach. Wie meinen Sie das? Es kam der Tag, wo ich mir sagte, besser Weib, du wirst nicht. Besser du verschwendest von diesem greulichen Schauplatz, Herr. Herr, ich sage Ihnen, da erschien es mir als eine Wohltat, sie auszutilgen. Denn ich sagte mir, ein solches Leben ist Last und Qual für die, die es lebt, und Last und Qual für die, die es mitleben müssen. Und da soll es keinen Ausweg geben, keine Erlaubnis, Frieden zu schaffen? Ja, ich weiß. Mit dem Verbrecherwunsch auf dem Gewissen bin ich natürlich nicht schuldlos, nein. Denken Sie das nicht. Noch weniger bin ich unschuldig. Es gibt eine Stelle, wo das Leben des Menschen in der Idee zu Ende ist. Was dann folgt, ist wie die Nachgeburt bei der Entbindung. Das ist es. Und trotzdem, es fiel ein Schuss. Das steht doch abseits von meiner Schuldrechnung. Aber wer, wenn nicht Sie, sollte denn... Wer? Wer? Vielleicht ein Deus ex machina? Deus ex machina, Herr Professor. Ach ja, ja. Das ja. Ist doch das Allerinteressanteste. Na, das Allerinteressanteste war meine Helena, die sich wirklich als die Tochter der Nemesis erwies. Oh, mein prophetischer Rochow. Meine Helena, geraubt von einem Narren, wenn es wenigstens ein Paris gewesen wäre, aber nein, ein Schwermann. Nicht einmal angerührt hat er sie, nur angebetet. Aber besudelt fand ich sie wieder, in dem Rast geschleift, und als ich sie aus dem Pfuhl herausfischte, nach dem Prozess, war sie eine Leiche, ihre Seele, geraubt von einem Narren. Und ich konnte ihr keinen Odem einblasen, ich war ein kaputter Mann schon damals, kaltgestellt wie auf Kommando. Kein Hund wollte mehr ein bisschen Brot von mir nehmen. Blieb mir nichts übrig, als meine Zelte abzubrechen und mit meiner entseelten Halbleiche außer Landes zu gehen. Nach Westen, weiter nach Westen. Und dann, Herr Professor? Einen Moment. Sehen Sie die Gestalt da drüben am Fenster? Eine nackte Frau. Sie badet ihre Füße. Na, schauen Sie doch. Eigentlich schön. Friedlich und schön. Vielleicht ist sie jung und hübsch. Man sieht es nicht. Sie sitzt im Schatten. Aber wenn sie jung und hübsch ist, wollen wir ihr für ihre Sorglosigkeit einen dankbaren Gedanken widmen. Aber ich fürchte, es ist eine Illusion. Sie wird eine alte Vettel sein. Du liebe Zeit, was für ekelhafte Sachen Sie manchmal reden. Was kümmert Sie das fremde Weibsbild? Ja, ja, was kümmert uns das fremde Weibsbild? Entschuldigen Sie, Herr Professor. Ja, ja, das ist eine frische Frage. Was kümmert uns das fremde Weibsbild? So stand ich schon einmal am Fenster, in jener Nacht, in einer kleinen französischen Stadt, in einem kleinen leeren Gasthof, spät im Herbst. Ich stand am Fenster und sah hinaus, und am Fenster gegenüber sah ich ein kleines geigenspielendes Mädchen. Und hinter mir, so wie Sie jetzt hinter mir stehen, Mohl, hinter mir stand Anna. Die Koffer waren gepackt, am anderen Morgen sollten wir weiterreisen, sie nach Paris, ich nach Cherbourg. Wir waren am Ende, alles vertan. Aber Sie hatten doch Geld, Annas Geld, das Sie von Ihrer Schwester geerbt. Verspielt, im Baccarat verspielt. Aus den 100.000 Francs von Annas Erbschaft wollte ich 600.000 bis 700.000 machen im Spiel. Das ist immer ein leichtes. Ein paar Tausend blieben da noch übrig, die teilten wir, und der weibliche Schatten, der mich bis zu diesem Absturz begleitet hatte, löste sich von mir los mit derselben Lethargie, mit der er neben mir hergegangen war. Paris? Gut, Paris. Und was dann? Sie wusste es nicht. Welches Blatt im Wind? Und Sie? Ich? In jener Nacht sah ich mich, wie ich wirklich war. Ungeschminkt, unretuschiert. Und ich wusste, es gab keine Umkehr. Es gab entweder die Kugel in den Kopf oder die Schiffe hinter mir verbrennen. Nur nicht mehr zurückschauen. Sich im Unbekannten unbekannt verlieren. Und das geschah auch. Und dann, mein lieber Mohl, dann kamen Jahre, Jahre. Lebenslänglich. Sprechen Sie sich das vor, Herr Oberstaatsanwalt. Lebenslänglich. Zuerst dachte ich, oh, nicht so schlimm. Lange Zeit denkt man nicht so schlimm. Kein Ehrgeiz mehr, keine Geldquälereien, keine Aufregungen, keine Szenen, keine Zeitungen. Ordnung, Ruhe, Frieden. Aber es reicht nichts hin, was man sagt und was draußen davon bekannt ist. Ihr wisst es nicht. Niemand in der Welt kann sich's vorstellen. Nämlich die Furcht davor, dass einem die lebendige Zeit aus dem Sinn schlüpft. Und die Furcht davor, dass die Zeit stehen bleibt, dass sie stirbt. Die Angst um die Zeit und die Angst vor der Zeit, ja, die fraß ich in die Nerven. Lebenslänglich, Herr Andergast oder Herr Baron oder Herr Oberstaatsanwalt. Lebenslänglich. Und es gab keine Hoffnung, an der Sie sich halten konnten? Hoffnung. Herr von Andergast, Hoffnung. Die dauert nur so lange, wie man das Sehnsuchtsbild festhalten kann. Wenn das zerrinnt, auf einmal bäumt sich das Tier im Fleisch da wieder auf, kriegt die Oberhand und man ist nicht mehr verantwortlich für das, was geschieht. Aus Begriff und Erinnerung wachsen Schatten. Aus Schatten Leiber, Frauen, Frauen, Frauen, Frauen. Keine hatte ein Gesicht, nur Brust, Bauch, Schenkel. Etwas Betäubendes aus purem Geschlecht, das einen anfiel und das Blut in dicken Schleim verwandelte. Was bleibt, ist der Ekel. Der finstere, wüste Ekel. Alle Ideen versandet und verkrustet. Das Herz ausgedorrt zu einem widrigen Schlauch. Ahnt das einer da draußen? Unmöglich. Sie fanden keinen Freund? Ich meine, einen Menschen? Einen Menschen? Unter den 200 bis 300 Mithäftlingen? Leuten von unheimlicher Gleichförmigkeit der Entartung? Die Gesichter verheert von jedem erdenklichen Laster? Keine Stirnen? Die Kinne wie weggehackt? Lauter Typen für die Kriminalpsychologie? Ja, so zeichnet sie das Urteil. Mensch? Die gibt es nur jenseits der Gitter. Einen Freund, ja? Doch, ich hatte einen Freund, den Werther Klakusch. Vor ein paar Jahren wurde er hierher versetzt. Er gab sich einfältig und schien harmlos, aber plötzlich, wenn er eine Weile bei einem war, da hatte man das Gefühl, als wisse er über alle Dinge in der Welt Bescheid. Das war die Zeit, als ich abließ, mich selbst zu zerstören, als wieder so etwas wie ein Ich in mir entstand. Und da fasste ich den Entschluss, eine Frage an ihn zu richten. Ich wusste nicht genau, wie ich es anstellen sollte. Das heißt, ich fürchtete mich sogar. Das war dann auch das Ende. Vor 4 Jahren geschah es. Ich verstehe nicht. Was geschah? An einem Abend im Herbst, da kam er hier herein. Guten Abend. Guten Abend. Klakusch? Ja? Sagen Sie mal, mit wie vielen unschuldig Verurteilten haben Sie während Ihrer Laufbahn zu tun gehabt? Dann lassen Sie mich mal sehen. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mit 11, ja, 11 waren es. Und haben Sie gleich an die Unschuld der Betreffenden geglaubt? Das nicht. Denn wenn man daran glaubt und zusehen müsste, wie sie sich die Eingeweide abkränken, dann... Dann? Was dann? Naja, könnte man genau genommen nicht weiterleben. Und wie ist das mit mir? Halten Sie mich für schuldig oder für unschuldig? Muss ich darauf antworten? Ich bitte Sie. Offen und ehrlich. Das ist gut. Morgen früh sollen Sie meine Antwort haben. Und Sie bekamen die Antwort? Ja. Früh am anderen Morgen bekam ich sie. Er hatte sich am Fensterkreuz in seiner Stube erhängt. Wo waren Sie denn die ganze Zeit, Herr Professor, seit Sie sich von Anna getrennt hatten? Wo ich war? Wo war ich nicht? Verschollen, weggeblasen. Aber es gelang mir nicht, mein eigenes Ich zu verraten. Europa den Rücken kehren heißt noch nicht ohne Europa existieren können. Ich fing an zu verstehen, was Europa für einen Menschen wie mich eigentlich bedeutet. Nicht nur meine persönliche Vergangenheit, sondern die Vergangenheit von 300 Millionen Menschen. Und zugleich das, was ich davon weiß, was ich davon im Blut habe. Also ich ging nach Amerika. Jahrelang habe ich nichts von dem Land begriffen. Ich sah bloß das eine, wenn jemand einen Funken Geist zeigte, ging man in den weiten Bogen aus dem Weg, mehr noch als hierzulande. Und der konnte seinen Fauxpas nur vergessen machen, wenn er gelegentlich etwa ein Kind aus den Fluten des Mississippi zog. Sie lieben drüben das Ding, die Verrichtung, die Tat. Der Geist ist ihnen über die Maßen unheimlich. Sie haben etwas anderes an seiner Stelle. Das Lächeln. Keep smiling. Ja. Vom Filmschauspieler bis zu dem Präsidenten. Und allmählich lernte ich verstehen, dass das Ganze dort noch ein ungegorener Teig ist. Weiße Welt und schwarze Welt hart gegeneinander. Der Näher zum Gläubiger verjährter Schuld geworden. Asien dahinter als finstere Drohung. Und dann der eigentliche schicksalshafte Widersacher Russland. Zum Weltduell sich anschickend, Russland auf der anderen Seite des Planeten. Was hätte ich da zu suchen mit meiner eingebildeten geistigen Mission gegen den glühenden Krater Amerika? Ist Europa ein Antiquitätenkabinett? Ich war weit genug in den Westen gegangen, um mit gutem Gewissen umkehren zu können. Unabwendbar vollzog sich die Wiedergeburt Warschauers. Ich hatte Umgang mit chassidischen Gelehrten, ich vergrub mich in das Studium unserer alten Schriften und ich sah, was ich versäumt hatte. Nichts hatte ich in die Scheuer gebracht, nichts, aber auch gar nichts. Der Zeit, die ich heraufkommen sah, hatte ich nichts zu geben. Ich fühlte mich plötzlich alt, uralt, nur noch ein Glutrest war geblieben von der großen Flamme der Vergangenheiten. Welcher Sturm wird ihn ausblasen? Den traurigen Rest, der von rechts oder der von links, der von Ost oder der von West, dem nur der Muschig da hinten in Russland hat ja in den letzten Jahrzehnten seine Glieder geregt. Man kann sich da auf was gefasst machen. Die braven Leute hier, die noch bis über die Ohren in ihrer ererbten Welt der Gewöhnung leben, die sie für die endgültige Welt halten, die werden Augen machen. Die werden was erleben, ich sage ihnen. Und unterdessen lassen wir uns von unseren Grammophonen die Klagegesänge von anno dazumal vorplären. Ich spiele ihnen was vor, ich spiele ihnen einen solchen Warnungsgesang auf meinem alten, krächzenden Grammophon vor. Spielen Sie mir nicht vor! Doch! Man kann nicht mehr hinsehen. Der feiste Mensch strampelt einen Tod mit seinem gewaltigen Körper. Wie soll ich ihn fassen? Hab bald kein Geld mehr, kann nicht mehr lange bleiben und immer bin ich noch nicht am Ziel. Lassen Sie doch das Grammophon, Herr Professor! Ja, warum denn? Stellen Sie doch den Apparat ab! Ich will nicht! Also nicht! Wie war das mit dem Deus Ex Machina und Mauritius? Wie war das mit dem Deus Ex Machina? Wie war das mit dem Mauritius? Du widerwärtige Kröte, du, lass mich doch nicht zufrieden mit Das glaube ich gern, dass Sie nichts mehr davon hören wollen. Aber es lässt Ihnen ja selber keine Ruhe. Der Eid! Schweig, sage ich! Der Eid! Denken Sie an den Eid, Herr Professor! Schweig, sage ich! Kann sein, Sie haben ihn vergessen. Es hat aber nicht vergessen. Es, wissen Sie, es da drinnen. Ja, das betrügt man nicht. Das hat sie auch so herumgezaust in der Welt. Dafür müssen die büßen. Sie, der Alte und der Zuchthaus und ich. Marsch, sage ich. Gehen Sie jetzt. Ich will Sie nie wiedersehen. Gehen Sie mir auf den Augen. Hinauf, sage ich. Lachen. Alles umsonst. Alles umsonst. Unschuldig. Klakusch nahm sich das Leben, weil ich unschuldig verurteilt wurde. Und ich ließ mich verurteilen, weil ich keinen Mord begehen wollte. Nein, ich bin nicht unschuldig, Herr Oberstaatsanwalt. Ich musste viele Jahre in dieser Zelle sitzen, um das zu begreifen. Es waren die Erscheinungen. Sie zeigten mir meine Schuld. Erscheinungen? Was wollen Sie damit sagen? Sie kamen in meine Zelle. Gestalten aus dem früheren Leben. Der Vater, die Freunde, die Frauen aus den Jahren vor meiner Ehe und Elli. Sie hielt mir vor, was ich mir noch nicht vorzuhalten gewagt hatte. Meine von Grund auf verlogene Natur. Da rang ich mit ihr um ein wenig Gnade, fand aber keine Gnade. Bettelte um Liebe, fand aber keine Liebe. Da nützt keine Reue und keine Zerknirschung. Sie sprechen von Ihren Träumen, oder? Keine Träume, Herr, keine Träume. Ich erzähle Ihnen keine Träume. Aber was denn? Was denn? Wahre Wirklichkeit und halluzinierte Wirklichkeit ineinander verwoben. Es war das Inferno. Und trotzdem, das alles war noch nicht Schuld und Gericht. Die wichtigste Person war noch nicht gekommen. Mit unsäglicher List hatte ich's fertiggebracht, dem Bild auszuweichen. Vergebliche Mühe. Plötzlich brach es über mich herein, von einer Stunde zur anderen. Ihr Bild, ihre Erscheinung. Sie kam in einem blauen Kleid mit ihrer schönen Frisur, mit dem grauen Schal, die Augen, der Mund, die Lippen und wie sie bisweilen eckig die Hand bog und wie sie 5 flinke Schritte machte und dann auf einmal 2 langsame und wie sie das Kinn in die Höhe schob, wenn sie eine Frage an einen richtete. Da wusste ich plötzlich, nie mehr. Du kannst sie nie mehr sehen. Sie lebt, sie geht in ihrem Zimmer herum, sie spricht mit Menschen, sie schmiegt die Wange in die Hand, sie trägt das Kleid mit den Rüschen, du wirst es nie mehr sehen. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Und warum? Warum? Sie haben es selbst gesagt, die Schuld. Freilich, die Schuld. Davon hatte ich wahrhaftig genug aufgehäuft und das Gericht ist ergangen. Aber für die falsche Schuld. Verdammt bin ich für eine andere Schuld. Die lässt sich nicht begreifen. Man muss sie unbegriffen tragen. Andere Schuld gegen wen? Ich verstehe Sie nicht. Nein, das können Sie nicht verstehen. Sie hätten fragen müssen, Schuld vor wem? Vor dem Geist, vor dem Herzen, vor dem Schicksal. Nennen Sie es, wie Sie es wollen. Feigheit, Trägheit, Ohnmacht, Lüge, ein Pandemonium des Nicht-Gesagten, Nicht-Getanen, zu spät Gesagten, Gewünschten, Gefürchteten, alles dessen, woran man hinten nach verblutet und erstickt. Schuld vor mir selbst. Und deshalb, heute weiß ich's. Deshalb geschah das Schreckliche. Sie meinen, der Mord? Ja, der Mord. Ich hätte handeln müssen, aber ich wartete, bis es zu spät war. Sie denken an Anna? Ja, Anna. Ich hätte sie befreien müssen. Von wem? Von Elli? Von Waremme. Sie war im Verfallen seit... Ich sagte das schon. Und sie litt darunter. Ich hätte sie Waremme entreißen müssen. Aber auf welche Weise denn? Mit welcher Handhabe? Auf die gleiche Art und Weise. Sie wartete darauf, dass ich den Bann breche. Anna... Liebte sie also? Sie sagten doch, sie wussten nicht, ob Anna sie liebte. Ja, ja. Sie liebte mich. Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht, wie sehr sie mich liebte. Die Schuld wird dadurch nicht um ein Jota geringer, dass man sich einredet, ich hab's nicht gewusst. Du hast es zu wissen. Da gilt im höchsten Maß der Satz, Unkenntnis des Gesetzes schützt nicht vor Strafe. Des Gesetzes? Welches Gesetzes? Das da drinnen, Herr Staatsanwalt. Das muss man kennen. Ich habe es nicht gekannt. Anna hätte mir nie etwas gesagt von ihrer Leidenschaft. Eher sich selber umgebracht. Sie war immer ein Rätsel. Allen war sie es. Sie wollte, dass ich... Dass Sie das Rätsel lösen. Dass ich sie zerbreche. Aber ich sah sie nur leiden unter Waremme, unter Elli, unter mir. Und Sie taten nichts? Sagten nichts, was Anna gezeigt hätte? Ich tat das Verkehrte. Nach einer widerlichen Auseinandersetzung mit Elli sagte ich in meiner Erregung zu Anna, wenn Elli uns weiter quält, dann erschieße ich dich, dann mich und dann ist Ruhe. Das war in den letzten Tagen. Seitdem zitterte sie vor mir. Damals begriff ich nicht, warum sie sich mit so verrücktem Entsetzen gegen den Tod wehrte. Jetzt weiß ich es. Sie wollte von mir ins Leben gerissen werden, nicht in den Tod. Wahrscheinlich hat sie deshalb auch Elli aufgescheucht und aus dem Hause getrieben, als ich von meiner Reise zurückkam am 24. Oktober. In ihrer Panik, in ihrem wahnsinnigen Hass, wird sie Elli zugeschrien haben, dein Mann kommt, er will mich umbringen. Ja, so muss es gewesen sein. So also. So. Und dass sie vorher Klavier spielte, geschah nur, weil sie in der sinnlosen Angst nicht mehr wusste, was sie tat? Und nicht, wie es in den Akten heißt... Ja, möglich, schon möglich. Ja, und dann? Dann? Ja? Dann? Da müssen Sie sich schon an Ihre Akten halten. Die können besser darüber Auskunft geben. Alles war ja gegen Anna verschworen. Da war kein Fluchtloch mehr. Alle ihre Quäler dicht an ihr dran. Das Maß war voll. Wozu hat sie auch noch den Varemme rufen müssen? Der brauchte doch nur von fern den Hebelknopf zu drücken. Und ich? Mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Zu spät, zu spät. Von wem hatte sie den Revolver? Denken Sie denn, ich hätte was gesehen? Ich habe nichts gesehen. Nichts, nichts, nichts, nichts habe ich gesehen. Das ist es ja. Nichts. Und Sie, Sie selbst? Hatten Sie einen Revolver oder hatten Sie keinen? Es ist eine andere Zeit, Herr Staatsanwalt. Ich bin nicht mehr 26. Ich bin 45. Gut. Ich nehme es zur Kenntnis. Etzel von Andergast hat sich nach seinem letzten Besuch bei Varemme, der alle seine bisherigen Erfolge in Frage stellte, einen verzweifelten Plan zurechtgelegt. Mit der heilig ernsten Entschlossenheit, wie man sie nur in seinem Alter besitzt. Dem Professor ließ er bestellen, er sei krank. Und wirklich, er klappert im Fieberfrost, obwohl er gar kein Fieber hat. Aber er braucht den Augenschein für den anderen, den er überzeugen will. Varemme wird ihn besuchen, das weiß er. Varemme liebt ihn auf seine Art. Und dann wird Varemme, dann muss Varemme Farbe bekennen. Frau Bubicke, seiner Wirtin, hat Etzel bei der verzweifelten Komödie eine wichtige Rolle zugedacht. Sie soll dem Gespräch zuhören, hinter der Tür. Na nun mal, was machen Sie für Dummheiten? Krank? Was kann ich für Sie tun? Schön, dass Sie gekommen sind, Herr Professor. Ja, ein bisschen krank. Da steht ein Stuhl für Sie. Danke. Rücken Sie doch näher. Soll ich still sitzen? Soll ich Ihnen etwas vorlesen? Soll ich plaudern? Es geht mir nicht um Unterhaltung. Ich werde auch nicht stumm daliegen und zuhören, wenn Sie von was x-beliebigem reden. Es handelt sich nicht um was x-beliebiges. Sondern, alter Freund? Um das, weswegen Sie mich vorgestern hinausgeschmissen haben. Hinausgeschmissen? Eine zu krasse Bezeichnung für eine cholerische Äußerung der Ungeduld. Wäre ich sonst hier? Ich habe Ihnen ja gleich am Anfang gesagt, was ich will. Ich will wissen, ob Sie den Mauritius für schuldig halten. Ja. Sie sind mir aber ausgewichen, jedes Mal. Oder haben sich über mich mokiert. Ja, was hätte mich denn veranlassen können, einem hergelaufenen Naseweis meine wahre Meinung aufs Butterbrot zu schmieren? Wo kann ich mir denn die... Die Hände waschen? Ja. Dort. Danke. Womit war denn Ihre Fragerei motiviert? Mit dieser rührenden Kleinbürger-Pofl-Erzählung, mit der hätten Sie mir gar nicht kommen sollen. Sie haben recht, aber was hätte ich tun sollen? Was Sie hätten tun sollen? Tja, einer Sorte Menschen ist man unter allen Umständen die Wahrheit schuldig, nämlich der, von der man sie haben will. Sehen Sie das ein? Ja. Na also, dann beginnen Sie mit der Wahrheit. Also gut. Ich konnte es nicht aushalten, Professor. Ich habe das Begnadigungsgesuch entdeckt, das der alte Mauritius verfasst hatte. Ich habe mir dann alles von ihm erzählen lassen, aber das war nicht mal nötig. Schon vom ersten Augenblick an wusste ich, das Urteil ist falsch. Das Urteil ist ein Justizmord. Und seit das für mich feststand, gab es kein Zögern mehr. Da hieß es, dem Mauritius muss Gerechtigkeit widerfahren, oder ich gehe zugrund. Verstehen Sie jetzt, Herr Professor? Da haben Sie die Wahrheit. Gerechtigkeit wollen Sie? Sie sprechen von Gerechtigkeit. Man kann von der menschlichen Gesellschaft alles verlangen, Sie wird sich immer zu Konzessionen herbeilassen, aber Gerechtigkeit zu verlangen, ist barer Nonsens. Sie zu gewähren, stehen ihr nicht die Mittel zur Verfügung. Darauf ist sie auch nicht eingestellt. Es ist, als ob man ein Baby in die Geheimnisse der Integralrechnung einführen wolle und dabei verabsäumt, ihm die nötige Milch zu geben. Wir haben nicht die nötige Milch. Alle Gerechtigkeitssucher geraten in die verkehrte Richtung, welchen Weg sie auch einschlagen mögen. Es ist immer der verkehrte. Das Weib vor Salomon, das ihr Kind in zwei geschnitten haben will, ist nur die letzte Konsequenz davon. Aber das ist Gerechtigkeit heißt, das Kind in zwei schneiden. Aber das ist doch. Regen Sie sich nicht auf und bleiben Sie zugedeckt. Ich rate Ihnen, mal über die Blutsverwandtschaft der Begriffe Recht und Rache nachzudenken. Wann und wo in der Geschichte wurden Reiche gegründet, Religionen gestiftet, Zivilisationen verbreitet mit Hilfe der Gerechtigkeit? Gab es, seit die Welt steht, einen gerechten Anlass zu einem Krieg? Wurde irgendeiner der berühmten Länder Diebe und Massenschlechter der Gerechtigkeit unterzogen? Außer wenn ihm sein Vorhaben misslungen war? Wo ist das Sühneforum für die verbrecherische Ausrottung von 10 Millionen Indianern? Für die Opiumvergiftung von 100 Millionen Chinesen? Wer hat die mit leibeigenen Negern vollgepfropften Schiffe aufgehalten, die jahrhundertelang nach Amerika segelten? Wo ist der Richter, der die Judenpogrome zu bestrafen unternimmt? Wo? Ich frage Sie, wo? Wollen Sie noch mehr? Sie werden einwenden, man muss es bessern, man muss es ändern, bessern, ändern. Ach, das Unterfangen ist zu groß, das Eigenformat zu klein, mein lieber Mohl. Anmaßung ist das, Anmaßung. Und was hat es für einen Sinn, nach Gerechtigkeit zu schreien, wenn die große Realität uns fortwährend mit unverschämtem Hohn daran erinnert, dass wir ja von den Früchten der Ungerechtigkeit existieren? Jedes menschliche Dasein setzt eine Hekatombe von Hingeopferten voraus. Sie und ihresgleichen aber nehmen an, dass es einen Willen zur Gerechtigkeit gäbe. Ja. Ja, als immanente Idee. Aber das ist ein Trugschluss. Dem Menschheitsganzen ist die Gerechtigkeit vollständig Schnuppe. Sie hat gar kein Organ dafür, die Menschheit. Bisweilen berauscht sie sich an dem Gedanken, ja, namentlich in Zeiten, wo sie viel Butter auf dem Kopf hat. Aber wenn wir im geringsten dadurch die Dividenden bedroht sind oder die Börsenkurse fallen, ist's Essig mit der Begeisterung. Aber das ist ja... Bei einem solchen Weltzustand das großartige Wort Gerechtigkeit bemühen, das heißt mit einer Dampfmaschine eine Kaffeemühle betreiben. Wie heißt's bei Goethe? Am jüngsten Tag ist nur ein Aber Furz. Das ist ja Gehen Sie weg! Gehen Sie weg! Ich sag Ihnen, dass Sie weggehen sollen! Was haben Sie denn? Mohl, nehmen Sie sich doch zusammen. Wollen Sie einen Schluck Wasser? Sofort. Hier. Trinken Sie. Du sollst nicht aus dem Bett gehen. Du, hörst du? Du kannst ihren Tod holen. Ich will in dieser Welt nicht leben, in der es keine Gerechtigkeit gibt. Reiß doch nicht das Fenster auf. Lassen Sie mich los. Er kommt mir vom Fenster auf. Schlagen Sie mich nicht wie ein Baby. Lassen Sie mich los. Schlagen Sie mich nicht wie ein Baby. Du sollst Wer hat geschossen? Hat Sie geschossen oder die anderen Jahren? Du schreibst Hat Sie geschossen oder die anderen Jahren? Ich sag dir schon, die Anna! Die Anna hat geschossen. Nun, du weißt es, nun leg dich hin und gib Ruhe. Sie hat geschossen. Entschuldigen Sie die Heftigkeit, Herr Professor. Ja, ja, ja. Ich bin noch ganz außer Atem. Es war kindisch. Ja. Jetzt ist das Thema erschöpft, hoffe ich. Aber ich will nur noch wissen, woher hatte sie den Revolver? Den hatte sie am Nachmittag geholt, bei mir. Ich merkte es erst, als sie fort war. Lass den Umschlag auf der Stirn. Aber wie war es möglich, dass die Anna Janin hat verhaften lassen, verurteilen lassen? Wie ist das möglich, Herr Professor, dass sie die ganzen 19 Jahre... Ja. Ich kann's nicht fassen. Das ist auch kompliziert. Das ist ein Geheimnis ihrer Natur. Ich werde Ihnen jetzt versagen, was außer Ihnen und mir niemand weiß. Sie hat den Menschen wirklich geliebt. Ich meine, unsinnig geliebt, und Ellie wollte sie zwingen, auf ihn zu verzichten, für immer zu verschwinden. Und schrie sie an, verschwinde doch augenblicklich oder ich erwürge. Das war an dem knapp vor dem Schuss. Man muss bedenken, sie hat ihn unsinnig geliebt. Sie hat ihn mit einer so furiosen Leidenschaft geliebt, dass ihr Gemüt sich verfinsterte und unheilbar krank wurde. Nein, nein, wohl. Diesen Charakter können Sie nicht verstehen. Sie wollte ihr dunkles Fatum. Sie wollte zertreten sein. Ja, ja, aber wie ist das... Ja, ja, ich weiß schon. Ja, Geduld, Geduld, wohl. Ich komme schon zu dem, was Sie eigentlich wissen wollen. Zum Eid. Nun hören Sie. Ich habe diese Frau sündhaft geliebt. Ich wusste, sie würde sterben in der Zelle. Ich meine, sie war gebrechlich und von so zarter Gesundheit. Das musste verhindert werden. Und da sie ihre Tat nicht gestand, er nicht für sie in die Bresche sprang, griff ich ein. Deus ex machina. Hätten Sie es auf sich genommen, wenn Sie an seiner Stelle gewesen wären? Ja. So wie ich normalerweise bin, nein. Durch Ihre Liebe, ich meine, hätte sie mich geliebt, wäre ich vermutlich über mich selbst hinausgewachsen. Vermutlich. Er aber vermochte, das Liebesopfer nicht zu bringen. Da zwang ich ihn dazu. Darf man so in ein Menschenschicksal eingreifen? Darf man ihm vorgreifen? Tja, für mich war es einfach ein Schicksalsduell. Und das Fazit? Mein Rückgrat ist gebrochen. Unser aller Rückgrat, trübe Erkenntnis, tristes Finale. Und was werden Sie tun? Tja, ich kehre zurück in die Reihen der ohnehin Verfolgten, aus denen ich mich einstens hinausstehlen wollte. Hinausstehlen aus der Helotenexistenz, die sich mit einem mythologisch verkünstelten Gefühl vom Auserwähltsein tröstet. Wissen Sie, als Junge, jünger als Sie jetzt sind wohl, zerbiss ich nachts mein Kopfkissen vor Wut, wenn ich an eine Schmähung, eine Zurücksetzung dachte, ob sie nun mir, meinem Vater oder irgendeinem Juden widerfahren war. Ich zitterte in der Schule vor Scham und Empörung, wenn nur das Wort Jude fiel. Schon bei einer einfachen Feststellung. Es war alles darin enthalten, in der Art, wie es ausgesprochen wurde. Das Vorurteil, die Geschichtsfälschung, der eingefleischte Hass, dem die Jahrhunderte nichts von seiner Rohheit und Giftigkeit geraubt hatten. Mit 15 Jahren war ich jeder Disputation gewachsen, aber mit Disputationen erschüttert man keine Tatsachen, auch die verworfensten nicht. In unserer Welt nicht mehr. Und vor allen Tatsachen gab es eine, die mir vollkommen unerträglich war, nämlich die Tatsache, es ist mir versagt. Was ist mir versagt? Versagt zu sein, mitzusein, da zu sein, teilzunehmen, ein Teil zu sein. Tja, mehr können Sie von mir nicht lernen. Ich glaube, Ihre Unterrichtszeit ist vorüber, lieber Maulwurf. Leben Sie wohl, Mohl. Leben Sie wohl. Zum letzten Mal betritt der Oberstaatsanwalt von Andergast die Gefängniszelle des Sträflings Nummer 357 in Kressa. Ich habe heute nur eine Frage an Sie, Herr Dr. Mauritius. Eine einzige Frage. Wenn Sie für gut finden, nicht zu antworten, werde ich Ihr Schweigen verstehen. Es könnte ja auch nur eine einzige Deutung haben. Bitte? Wollen Sie die von mir auf dem Gnadenwege verfügte, bedingte Entlassung annehmen? Ich biete Ihnen, was zu bieten möglich ist. Sie haben noch eine Zukunft vor sich. Sie dürfen sie nicht um eines Phantoms willen von sich werfen. Zukunft? Ohne dieses Phantom? Herr Oberstaatsanwalt, ich habe zu keiner Zeit und unter keinen Umständen den Gedanken an meine Rehabilitierung aufgegeben. Nehmen Sie an oder nicht? Sie brauchen nur hier zu unterschreiben. Sie sagten bedingt. Was heißt das für mich? Es ist eine Formalität. Wenn Sie sich entsprechend führen. Sie wollen sagen, wenn ich den Gerichten keine Unannehmlichkeiten bereite. Ich habe niemals und unter keinen Umständen den Gedanken an meine Rehabilitierung aufgegeben. An die Möglichkeit. Heute Nachmittag könnten Sie abreisen. Nehmen Sie an, Herr Doktor, oder nicht? Nein. Dann bedauere ich unendlich. Leben Sie wohl. Herr Staatsanwalt. Bitte? Wann sagten Sie, könnte ich entlassen werden? Heute Nachmittag. Dann bitte ich um die Erlaubnis, meinem Vater telegrafieren zu dürfen. Herr von Andergast schleicht sich wie ein Dieb aus der Zelle. Es ist dem Oberstaatsanwalt zumute, als hätte er 18 Jahre hier zugebracht. Stundenlang sitzt er dann an seinem Schreibtisch und starrt vor sich hin, eingemauert ins Haus der Erinnerung, dazu verurteilt, den ganzen Prozess nochmals vor sich abrollen zu lassen. Und nicht nur diesen einen, noch zahllose andere Prozesse, bis sich ihm alle Gedanken verwirren. Plötzlich steht Etzel vor ihm. Guten Abend, Vater. Zurückgekehrt? Bitte nimm Platz. Ja, die Frage lautet zunächst nicht, was ist geschehen, sondern was soll werden? Ganz richtig, Vater. Das ist auch meine Empfindung. So, na, diese Einsicht ehrt dich. Sonderbar mitgenommen siehst du aus. Ich war krank. Ach, krank. Kein Wunder. Wo hast du dich herumgetrieben? Junge, wo hast du dich herumgetrieben? Gar nicht herumgetrieben. Als ich fortging, habe ich dir ja geschrieben, warum ich fortgehen musste. Na und? Ja, der Mauritius ist unschuldig. Total. Unschuldig verurteilt. Justizmord. So. Sowas ist leicht behauptet. Schwerer dürfte der Beweis zu führen sein. Und könnte ich es nicht beweisen, so säße ich nicht hier. Ah, ein großes Wort. Barema hat einen Meineid geschworen. Ich hab's herausgekriegt. Hab ihn gefunden. Er heißt Georg Warschauer, sein ursprünglicher Name. Lebt in Berlin. Aus den Eingeweiden habe ich ihm das Geständnis gerissen. Und ein Zeuge ist auch da. Vielmehr eine Zeugin. Gott sei Dank. Was muss man also tun? Nichts. Wie? Nichts? Nichts muss man tun. Jede Aktion erübrigt sich. Der Sträfling Mauritius ist begnadigt. Begnadigt? Begnadigt? Durch Gnadenerlass der weiteren Strafhaft entbunden. Gnadenerlass? Aber ich sage dir doch, er ist unschuldig. Der Gnadenerlass beinhaltet diese Wahrscheinlichkeit oder Möglichkeit. Na, wenn er unschuldig ist, braucht er doch die Gnade nicht. Die Unschuld steht nicht mehr zur Debatte. Benimm dich übrigens. Ja, verzeih. Aber wieso steht die Unschuld nicht mehr zur Debatte? Wieso bitte? Also ich will annehmen, er sei wirklich unschuldig. Ich supponiere, dass wir einwandfreie Beweise dafür in Händen haben. Du kannst es getrost annehmen. Ja, deine subjektive Überzeugung. Es ist so. Du lass mich doch ausreden. Fällst mir beständig ins Wort. Deine Manieren sind recht merkwürdig. Also, hast du das Geständnis schriftlich? Mit notariell beglaubigter Unterschrift? Nein. Also, Geständnisse können zurückgenommen werden. Es ist sogar die Regel. Und Zeugen, beim zweiten Verhör fallen sie um. Du hast einen anderen Satz angefangen. Du willst es für bewiesen halten, hast du gesagt. Nun, und was dann? Es würde nichts ändern. Nichts ändern? Ist das dein Ernst? Nein, nichts. Da ist eine Schranke, vor der auch unsere Überzeugung Halt zu machen hat. Ja, aber es handelt sich um was Ungeheures. Um das Allergrößte auf der Welt. Gerechtigkeit. Ein Urteil kann man doch für ungültig erklären. Man muss doch den Menschen die Ehre zurückgeben. Ihr könnt doch nicht einfach zusehen, wie... Das wäre ja sonst... Es gibt doch Wiederaufnahmeverfahren. Laiengerede, Wiederaufnahmeverfahren. Kinskopf, du ahnst ja gar nicht, was das bedeutet. Man mobilisiert doch nicht eine Armee, um einen gestürzten Baum wieder aufzurichten. Ein Prozess gegen diesen Varemme durch sämtliche Instanzen geführt, das dauert Jahre. Außerdem, es sind Rücksichten zu nehmen. Schwerwiegende Rücksichten. Existenzen stehen auf dem Spiel. Der Staatskasse würden enorme Kosten aufgebürdet. Das Ansehen des Gerichtshofes wäre geschädigt. Die Institution als solche der zersetzenden Kritik preisgegeben, die ohnehin die Fundamente der Gesellschaft untergräbt. Nein. Also lass ab von der Vorstellung, dass Gerechtigkeit und Justiz ein und dasselbe sind. Sie können es nicht sein, denn... Varemme, Varemme. Was soll das heißen? Lieber Varemme. Also Sie können es nicht sein, sage ich. Sie verhalten sich zueinander wie die Symbole des Glaubens zur religiösen Übung. Sie sind... Nein. Damit kann ich und damit will ich nicht leben. Das erkenne ich nicht an. Das erkenne ich nicht an. Was denn? Symbol? Übung? Faule Ausreden. Benimm dich bitte. Das erkenne ich nicht an, sage ich. Ich will's nicht. Was hat das mit Religion zu tun? Dass man den Unschuldigen verderben lässt, weil es die Übung ist und das Symbol nur so darüber hängt, wie der Helm über einen grinsenden Schutzmannsgesicht? Nein. Übrigens ist die Unterhaltung gegenstandslos, da Mauritius die Begnadigung angenommen hat. Und zwar ohne Vorbehalt. Angenommen? Die Begnadigung angenommen? Ohne Vorbehalt, wie ich sagte. Lässt die Ungerechtigkeit auf sich sitzen? Schweigt? Lebt weiter? Der Mensch, wie du siehst, kann alles. Das sehe ich, dass der Mensch alles kann. Der eine kann die Wahrheit verschwinden lassen und der andere kann daran verrecken. Junge, ich sage dir, wenn so du noch... So weit habt ihr ihn also gebracht. Und alles, was ich unternommen habe, auf was ich so felsenfest... Das habt ihr erreicht mit dem Paragraphen, mit der Vorsicht und mit der Rücksicht. Ja, weißt du denn nicht, wer geschossen hat damals? Natürlich weißt du's. Deswegen wahrscheinlich die Begnadigung. Aber wartet nur. Das wird euch nicht geschenkt. Es kommt schon noch die Reihe an euch. Hetzel! Lass mich! Lass mich! Ich will nicht dein Sohn sein! Junge, du infamer Bursche! Nein! Nein. Hetzel! Hetzel, Hetzel, du blutest. Hetzel, Hetzel, verzeih mir. Hetzel hatte die große Fensterscheibe der Glasveranda in zwei geschlagen, um sich hinauszustürzen. Doch er bleibt leben. Als man daran ging, ihm das Blut von Wangen, Stirn und Händen abzuwaschen, sagte er mit trockener Stimme: Man soll meine Mutter holen. Sein Vater aber, der Oberstaatsanwalt von Andergast, zeigt sich den empfangenen Erschütterungen nicht gewachsen. Er verliert den Verstand. Als er vom Arzt begleitet in die Heilanstalt gebracht wird, die Augen aus den Höhlen hervorgetreten, wie Knöpfe, der Mund schlaff, murmelt er immer wieder dieselben Worte vor sich hin. Wahrheit. Wahrheit? Wahrheit. Was ist Wahrheit? Das ist es, woran er zerbrach. Die erschütternde Frage, vielleicht entsteht die Wahrheit erst in der Zeit und durch die Zeit. Leonhard Mauritius nimmt sich bald nach seiner Begnadigung das Leben. Hetzel hatte recht gehabt. Ungerechtigkeit ist tot. Kurz vor seinem Tode aber sucht Mauritius noch Anna Jahn auf. Anna Jahn, nunmehr verehelichte Frau Duvernon. Er hat sie zu sich in den kleinen Gasthof gebeten, der nahe bei den Duvernonschen Ziegeleiwerken liegt. Und da kommt sie auch in ihrem Wagen vorgefahren, steigt aus. Sie trägt ein blaues Kleid, einen gelben Hut, darüber einen blauen Schleier. Mauritius bleibt wie gelähmt am Fenster stehen. Der Vorsatz, diese Frau wiederzusehen, konnte nur in einem Geist entstehen, dessen Verhältnis zur Umwelt der natürlichen Maße beraubt ist. Sie können natürlich nicht bleiben. Ich bin hergekommen, weil... Wie konnten Sie nur? Ich bin derartigen Aufregungen nicht gewachsen. Von der Entlassung habe ich in der Zeitung gelesen. Dass Sie hierher kommen, das konnte ich nicht voraussehen. Geht es Ihnen gut, ja? Was handelt es sich um? Was Bestimmtes? Sagen Sie es rasch, ich muss gleich wieder fort. Hab zu Hause gesagt, ein Geschäftsfreund meines Mannes sei da. Es hat ja keinen Zweck. Ja, scheint so. Es hat vielleicht keinen Zweck. Ich habe mit der Vergangenheit gebrochen, wissen Sie? Es geht Ihnen doch gut, pekuniär. Ja, ja. Mein Vater hat für mich ein Vermögen zusammengespart. Er starb an dem Tag, als ich herauskam. So, so, dann ist ja alles gut. Ja. Ich meine, es tut mir natürlich leid. Noch vor ein paar Jahren... Aber wozu in solchen Erinnerungen wühlen? Das Gebet hat mir geholfen. Man muss die moralische Kraft haben, sich von der Vergangenheit zu befreien. Ja. Und dann, ich habe Kinder, das Leben, die Pflicht. Zu oberst steht die Pflicht. Ja. Wenn man das einmal erkannt hat, Sie verstehen. Ja, gewiss. Eben, man muss das Leben nehmen, wie es ist. Ja. Nicht wahr? Mit Selbstvertrauen besiegt man die Schwierigkeiten. Selbstvertrauen und Gottvertrauen, beides ist nötig. Wir haben ja auch schlimme Zeiten hinter uns, wer diesen Krieg nicht durchgemacht hat. Aber sehen Sie, so furchtbar es war, mir hat es geholfen. Es hat mich moralisch gefestigt, auch die Nerven. Eine richtige Kur, verstehen Sie das? Ja, natürlich. Das verstehe ich ausgezeichnet. Dann muss ich gehen. Hab mich ohnehin schon verspätet, wir haben Gäste. Leben Sie wohl. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute und Schöne. Ja. Barmherziger Himmel. Sie ist ja dumm. Abgründig dumm. Und deswegen alles, deswegen Opfer und Martyrium, deswegen Marter und Zermalmung, deswegen 19 Jahre. Die Zeit, wohltätig verdeckend oder grausam entblößend, hat eine souveräne Manier, das, was dem menschlichen Auge als unlösbare Verstrickung und geheimnisvolle Tiefe erscheint, in der Kümmerlichkeit der richtigen Maße und Bezüge aufzuzeigen. Die sich aber vor Gott zu rechtfertigen oder ihre verworrenen Wege zu kommentieren wähnen, indem sie das Einfache der Welt in ein grandioses Mysterium umdichten, das sind die wahren Verdammten, denn sie können vor sich selber nicht gerettet werden. Mehr Hörspiele in großer Vielfalt sind jederzeit in der App der ARD Audiothek zu finden.